takatifu ndiwe Bwana, takatifu ndiwe Bwana, takatifu ndiwe Bwana, takatifu ndiwe Bwana, takatifu ndiwe Bwana, takatifu everybody's there, takatifu, takatifu ndiwe, ndiwe Bwana, takatifu, takatifu ndiwe, ndiwe Bwana, takatifu ndiwe, ndiwe Bwana, takatifu ni Bwana, ni Bwana, takatifu ni wewe, takatifu ni Bwana.